Früher, das Monochrom einer gelebten Wahrheit im Dezimalrausch der Röhrenglasoberfläche bis zum kleinsten Geräusch hinein auf Nullton gestellt und heute die bewegten Bilder von damals wie ein Déjà-vu aus alten Begebenheiten heraus. Es war der Schnee, fällt leise, weil